Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Sie leiten das Feuilleton der Zeit, Herr Sobotschinski. Insofern sind Sie mit diesem Streit, über den wir jetzt sprechen wollen, bestens vertraut. Es geht um Robert Menasse und ich habe hier die Süddeutsche vorliegen. Mhm. Das Feuilleton, großes Bild von Eva Menasse. Das ist also die Schwester von Robert Menasse und sie schreibt hier am Beispiel meines Bruders einen Artikel, in dem sie ihn eigentlich verteidigt. Wir müssen noch mal kurz rekapitulieren, was ist passiert. Robert Menasse hat Zitate erfunden. Er hat nämlich dem Europapolitiker Walter Hallstein Worte in den Mund gelegt, die der nie gesagt hat. Und er hat auch noch behauptet, er habe sie in Auschwitz gesagt und er habe dort eine Rede gehalten, die sozusagen die EU gegründet hat, die den Gründungsmythos darstellt. Menasse hat sich entschuldigt, hat gesagt, ja, die Zitate waren erfunden so, aber letztendlich eine ähnliche Rede hat Herr Hallstein doch gehalten. Viele halten den Fall für erledigt, aber eben Eva Menasse sagt, was hier passiert im Moment, dieser Fall ist eben nicht erledigt, das ist, dass die Medien eigentlich Robert Menasse vernichten wollen. Vernichten, dieses Wort, sagt sie, Herr Sobotschinski, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Ich finde, das ist maßlos übertrieben, um es ganz konkret zu sagen und sehr eindeutig zu sagen. Ich schätze im Übrigen beide Autoren sehr, sowohl Eva Menasse als auch Robert Menasse, finde ich, die schreiben wahnsinnig tolle Romane. Er hat, nur es ist doch das Normalste auf der Welt, dass Menasse nun einmal auch kritisiert worden ist. Das sind ja auch keine ganz banalen Angelegenheiten, ja, die er da ein bisschen begangen hat. Also er hat ja immerhin sozusagen wirklich mehrmals auch in öffentlichen Runden dafür plädiert, dass die Nation auf Dauer, aber eigentlich schon sehr, sehr schnell und sehr möglichst kurzfristig abgelöst werden durch ein europäisches Projekt, also eine Entnationalisierung eingeführt wird. Und die Europäische Republik, das hat er hier übrigens in dieser Sendung auch gefordert. Genau, Und hat das auch mit einer Politikwissenschaftlerin propagiert, mit Ulrike Göreau, sehr anerkannte Politologin. Und das kann man ja alles diskutieren, das ist überhaupt kein Problem. Aber zur Verstärkung dieser Argumente hat er sich nun einmal auf einen Politiker bezogen, übrigens einen konservativen Politiker, um diese Pointe zu haben. Selbst die konservativen Politiker haben nach 1945 für das Ende der Nation herbeigerufen und das auch noch in Auschwitz. Und das ist natürlich etwas, was doch kritisierenswürdig ist. Und natürlich kann es sein, dass ihm ein Fehler unterlaufen ist. Das halte ich für hochwahrscheinlich. Es dauerte allerdings auch sehr, sehr lange, bis er sozusagen sich klar davon distanziert hat. Er hat sich zuerst darauf berufen, dass er nun einmal Schriftsteller ist, also ein Autor von belletristischen Werken und dementsprechend nicht natürlich einen freizügigeren Umgang mit Zitaten ihm gestattet sei. Nun ja, gewiss, wenn er einen Roman schreibt, aber nicht, wenn er sozusagen politisch sich äußert. Nun ist das aber kein Feldzug gegen ihn gewesen. Also ich kenne sozusagen, es gab zwei sehr pointierte Meinungsäußerungen, wo er kritisiert worden ist, öfters in der FAZ und auch und Broder, der Kolumnisten Broder in der Welt. Genau. Nehmen wir mal die FAZ. Ich habe den Artikel hier gerade in der Hand. Der ist also überschrieben mit diesem Wort Psychopathologe. Der Artikel ist von Patrick Barnes. Und ich würde gerne mal, weil Eva Menasse führt diesen Artikel wirklich an, weil sie auch sagt, das Foto zeigt ihren Bruder Robert Menasse eben, wie er sich mit den Zeigefingern selbst auf den Kopf zeigt und dann eben dieses Wort Psychopathologe. Und ich würde gerne mal kurz die letzten Sätze dieses Artikels hier zitieren, ja? Barnes schreibt also, Menasse gesteht zu, dass er die von ihm fingierten Sätze Hallsteins, die eine von diesem tatsächlich gehaltene Rede vorgeblich auf den postnationalen Punkt bringen, in Zeitungsaufsätzen oder vor dem Europäischen Parlament nicht hätte als Zitate ausgeben dürfen. Den Furor seiner Kritiker kann er sich aber nur mit dem Interesse der Nationalisten erklären, die Gründungsidee des europäischen Einigungsprojekts zu verdrängen. Eine Erfindung, sagt jetzt Barnes, soll dazu dienen, Verdrängung zu beweisen. Robert Menasses Beitrag zur Psychopathologie der europäischen Geschichtspolitik. Das sind natürlich schon harte Worte. Ja, wobei er nicht sagt, dass Menasse ein Psychopathologe sei. Psychopathologe sei, okay, sondern aber dass in der Überschrift halt schon, da steht halt Psychopathologe, Punkt. Ja, das, Überschriften sind immer ungünstig. Das ist natürlich in Zeitungen so, dass man dann zuspitzt. Das ist gewiss kritisierenswürdig. Das ist ja völlig klar. Das ist vielleicht da an dem Punkt zu weit gegangen. Ansonsten ist der Artikel, kenne ihn auch recht gut, habe ihn aufmerksam gelesen, ja nun völlig sachlich argumentiert. Also der ist ja nicht in irgendeiner Weise gegen diese Person, gegen Menasse sozusagen geht er ja nicht ad personam im Sinne einer Hetze oder irgendwie so etwas vor. Das wäre maßlos übertrieben. Ich finde, dass die Kritik nicht übertrieben gewesen ist und dass das Ausmaß sich doch in Grenzen hielt. Ja, wurde kein Preis aberkannt. Er ist sozusagen er ist nicht beschädigt, meiner Meinung nach. Er hat sozusagen sich zu seinen Fehlern bekannt und es wird ihm vergeben werden. Das ist doch völlig klar. Ja. Wird es ihm wirklich vergeben werden? Ja, hoffen wir es mal. Ich würde es auch hoffen. Aber was interessant ist an der Diskussion, ist noch ein anderer Aspekt, nämlich, dass es ja vielleicht wirklich darum geht, nochmal uns unser Verhältnis zu den demokratischen Nationen bewusst zu machen selber. Das hat Aleida Aßmann gesagt, die Kulturwissenschaftlerin. Die hat gesagt, wenn wir Europa retten und stärken wollen, müssen wir eben das dringend anfangen. Nochmal zu sehen, was verstehen wir eigentlich unter Nation, diese Diskussion anzufangen. Das finde ich immer interessant, dass aus so einem Streit, wer hat jetzt welches Zitat wo erfunden, dann aber doch ein Kern herausgeschält werden kann, der wirklich wichtig ist. Ja, das ist natürlich klar und das ist ja auch ein Vorhaben, das ja auch Menasse selbst die ganze Zeit vorantreibt. Und er hat es ja auch schon in die Diskussion gebracht, auch mit seinem Buch, das ja auch ausgezeichnet worden ist, Die Hauptstadt, wo es ein Brüssel-Roman, wo im Prinzip gezeigt wird, wie schwer es ist, das zu versuchen durchzusetzen, und das ist ja auch diskussionswürdig. Es gibt vielleicht ein bisschen das kleine Problem bei diesem Vorhaben, dass sich diese Diskussion ernsthaft, soweit ich sehe, wirklich vor allen Dingen in Deutschland darauf Bezug genommen wird, so etwas ernsthaft anzugehen, wie vielleicht die Nation zu überwinden, wenn Sie an Großbritannien denken, wenn Sie gerade an Diskussionen, wenn Sie auch gerade an sozusagen den Aufstieg vieler rechter Kräfte denken, scheint das keine ganz unumstrittene Forderung zu sein. Das ist wahr. Adam Sobczynski von der Zeit. Werden Sie morgen in der Zeit über diesen Streit nochmal berichten? Ja, natürlich. Meine Kollegin Iris Radisch hat dazu geschrieben und den Fall noch einmal rekapituliert.